jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer... Kein Mucks, der Bremen 2 Krimi-Podcast. Hier ist die Polizei. Was ist denn eigentlich los? FBI. Oh. Mord? Kennen Sie diesen Mann? Das ist meine Sekretärin. Dann war es Mord. Nein. Nur das gibt's doch nicht. Es war ein Unfall. Will man mir was anhängen? Ja. Ich weiß, wer der Mörder ist. Was? Nein. Ruhe. Nein, das darf doch nicht sein. Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich bin doch hier bloß die Haushälterin. Wer ist der Mörder? Nein. Sagen Sie es nicht. Das heißt ja. Ich will drauf kommen, wer der Mörder ist. Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen. Willkommen zum Krimi-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Und nun, liebe Hörerinnen und Hörer, die wahren Fälle. Historische Verbrechen. Ladies and gentlemen, the story you are about to see is true. The names have been changed to protect the innocent. Kein Mucks widmet sich heute wahren Verbrechen. Das war die Ankündigung eines Fernsehklassikers. Dragnet, so hieß eine sehr bekannte amerikanische Serie, in der authentische Fälle aus den Polizeiberichten mit Schauspielerinnen und Schauspielern für das Publikum nachgestellt wurden. Jack Webb hieß das Mastermind hinter dieser Idee. Er entwickelte Dragnet zunächst für den Hörfunk. 1949 startete diese True-Crime-Report-Reihe für NBC Radio. Schon 2 Jahre später gelangte die Idee ins Fernsehen. This is the city. Los Angeles, California. I work here. I'm a cop. Zu Beginn jeder Folge erfuhren die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass der unglaubliche Kriminalfall, der nun folgen sollte, auf einer tatsächlichen Begebenheit beruhe. Schon 1954 schaffte es Dragnet auf die große Leinwand, ein Kinofilm entstand und Jack Webb spielte wieder die Hauptrolle, den Lieutenant Friday, eine amerikanische Ermittlerkultfigur, die er bis 1958 und dann ab 1967 noch einmal 3 weitere Jahre und insgesamt fast 300 Einsätze lang spielen durfte. Dragnet wurde in den USA auch in den 90ern und 2000ern noch einmal aufgelegt, dann ohne Webb, der starb bereits 1982. Eine Comedy-Version von Dragnet mit Dan Aykroyd und Tom Hanks kam 1987 in die Kinos, bei uns unter dem Titel Schlappe Bullen beißen nicht. Dragnet, their job, to enforce the law and preserve the safety of decent citizens. Decent citizens. Decent citizens. Unzerstörbar ist das fantastische Musikthema von Dragnet. Es wurde ursprünglich von Walter Schumann komponiert, wobei er sich das charakteristische Da-da-dam-dam von Miklos Roja auslieh, der sich diesen Indikativ bereits für einen Kriminalfilm von 1946 ausgedacht hatte. Dragnet kam unter dem Titel Polizeibericht Ende der 60er auch ins deutsche Fernsehen. Doch schon ein Jahrzehnt vorher entstand im NDR die Reihe, mit der man die Musik hierzulande sofort verbindet. Stahlnetz, das westdeutsche Dragnet. 22 Filme liefen zwischen 1958 und 68 im ersten, aufgezeichnet nach den Unterlagen der Kriminalpolizei. So hieß es im Vorspann jeder Stahlnetz-Folge. Die Serie wurde ein Ereignis und zum Straßenfeger. Das True-Crime-Genre war so beliebt, dass es vielfach variiert wurde, ab 1963 auch im gerade gegründeten ZDF. Von einem dieser Fälle wollen wir Ihnen berichten. Natürlich haben wir dabei alle Personen und Ortsnamen so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge möglich sind. Das Kriminalmuseum war der Name dieser Schwarz-Weiß-Serie und Reinhard Glemnitz der Erzähler. Auch im Rundfunk entstanden in den 50ern die ersten Nachinszenierungen realer Kriminalfälle, die dem Publikum die oft langwierige und kleinteilige Arbeit der Polizei näher bringen sollten. Die prominenteste Funkreihe dieser Art war zweifellos diese hier. Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommenden Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Es geschah in Berlin, eine Produktion des RIAS, des Radios im amerikanischen Sektor. Schon im Februar 1951 hatte diese Kriminalreihe ihre Radiopremiere